Thank you. 25 Minuten. Die Kettel geht wieder aus, oder, Christoph? Christoph, die Kette geht wieder aus. Mach mal. Gehen wir gleich weiter. Dass wir die ein, dass wir die neuen einziehen, dass wir immer schauen, wenn wir aufhören. Das ist immer zu blöd. So. Ungenau ist das, ja. Ja. Ich weiß nicht, was ich da machen kann. Da. Einfach die neuen einziehen. Wenn meistens neue Teile. Sonst auch immer weg. Ach so, meinst du neue Teile, oder was? Ja, oft. Also manchmal hat jemand einen Comics, oder manchmal ist jemand eine Pause. Achso, ja, stimmt. Ja. Ja, ich habe es nicht rausgekriegt. Ich Ich habe einfach ein bisschen umgeschickt.